100 Pistolen? Ich meinte nur 80. Ist wahr. Nur 90. Nur 90. Das will ich tun, mein schönes Kind. Das will ich tun. Alles das wird sich finden, Herr Wirt. Psst. Psst. Frauenzimmerchen. Frauenzimmerchen. Erschrecke Sie nicht. Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen. Ich sehe, sie ist hübsch und ist wohl gar fremd. Und hübsche, fremde Leute müssen gewarnt werden. Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen. Nehmen Sie sich vor dem Manne in Acht. Unvermutete Freude. Herr Paul Werner. Willkommen bei uns. Willkommen. Ja. Ach, es ist aber der lustige, spaßhafte, ehrliche Werner. Sie soll sich von mir nachnehmen, mein schönes Kind. Geh sie ihm überall aus dem Wege. Mir bin ich denn so gefährlich? Hör sie doch nur, mein schönes Kind. Wie gefällt ihr der Spaß? Das ist doch immer seinesgleichen für Spaß erklären, wenn man ihm die Wahrheit sagt. Die Wahrheit? Ich gefährlich? Ich? So, vor 20 Jahren war was dran. Ja, mein schönes Kind, da war ich gefährlich. Da wusste manche davon zu sagen. Aber ach, jetzt... Gott, Steck und kein Ende. Frauenzimmerchen, so viel Verstand wird sie mir wohl zutrauen, dass ich von der Gefährlichkeit nicht rede. Der eine Teufel hat ihn verlassen, aber es sind dafür 7 andere in ihn gefahren. Oh, hör sie doch. Spaß über Spaß und immer was Neues. Es ist ein vortrefflicher Mann, der Herr Paul Werner. Ein wohlhabender Mann und noch ledig. Er hat 3 Meilen von hier ein schönes Freischulzengerichte. Der hat Beute gemacht im Kriege und ist Wachtmeister bei unserem Herrn Major gewesen. Oh, das ist ein Freund von unserem Herrn Major. Das ist ein Freund, der sich für ihn totschlagen ließ. Ja, und das ist ein Freund von meinem Major. Das ist ein Freund, den der Major sollte totschlagen lassen. Wie? Was? Ich kein Freund vom Herrn Major? Nein. Den Spaß verstehe ich nicht. Und warum sollte ich nicht sein Freund sein? Ist er nicht ein verdienter Mann? Es ist wahr, er hat das Unglück gehabt, abgedankt zu werden. Aber was tut das? Der König kann nicht alle verdienten Männer kennen. Und wenn er sie auch alle kennte, so kann er sie doch nicht alle belohnen. Das heißt, in Gott sprechen. Aber Just, freilich ist dann Justen auch nicht viel besonders. Doch ein Lügner ist Just nicht. Und wenn das wahr wäre, was er mir gesagt hat. Ich will von Justen nichts hören. Wie gesagt, das schöne Kind hier mal sprechen. Sie weiß, mein Kind, den Ring. Erzähl sie es doch Herrn Werner. Da wird er mich besser kennenlernen. Und damit es nicht herauskommt, als ob sie mir nur zu gefallen rede, so will ich nicht einmal dabei sein. Ich will gehen. Aber Sie sollen es mir wieder sagen, Herr Werner. Sie sollen es mir wieder sagen, ob Just nicht ein garstiger Verleumder ist. Sie sollen es mir wieder sagen.